Kurz nach Onkel Butchs Tod wurde ein Lavadier, auf dem Elvis Presley und Marilyn Monroe Hand in Hand über einen mit Sägemehl bestreuten Rummelplatz einer Kleinstadt schlenderten, für 3 Millionen Dollar verkauft. Es war 1000-mal besser als seine Zaunbilder, aber es hätte dorthin gepasst. Derselbe schräge Sinn für Humor mit einer deutlichen Unterströmung von Verzweiflung und vielleicht Verachtung. Daves Zaunbilder waren die Knospen gewesen. Elvis und Marilyn waren die Blüte. Onkel Butch heiratete nie, Papa natürlich schon. Seine Jugendliebe Sheila Weiss ging nach der Schule fort, um am Vermont State College fürs Lehramt zu studieren. Als sie zurückkam, um die erste und zweite Klasse an der Harlower Grundschule zu unterrichten, stellte mein Vater erfreut fest, dass sie immer noch ledig war. Er warb um sie und sie nahm seinen Antrag an. Als die beiden im August 1957 heirateten, war Dave Lavadier Papas Trauzeuge. Im Jahr darauf kam ich zur Welt und Papas bester Freund wurde mein Onkel Butch. In einer Besprechung von »Das Blitzgewitter«, Papas erstem Buch, hieß es, auf den ersten ungefähr 100 Seiten von Mr. Carmadys spannender Erzählung passiert nicht viel, aber der Leser wird trotzdem gefesselt, weil Geigenklänge zu hören sind. Ich fand das sehr clever ausgedrückt. Für Ruth Crawford gab es hier nur wenige Geigen zu hören. Das Hintergrundbild, das Alden und andere aus der Gegend ihr vermittelten, betraf zwei Männer, aufrecht und anständig und dabei auf gleicher Höhe, was ihre Tugenden anging. Sie waren Landbewohner, die ein Landleben führten. Der eine verheiratet, der andere ein eingefleischter Junggeselle, wie man damals sagte, aber ohne auch nur die Andeutung eines Skandals in Bezug auf sein Privatleben. Daves jüngere Schwester Vicky hatte sich bereit erklärt, ein Interview zu geben. Sie erzählte Ruth, Dave sei manchmal in die Stadt gefahren, womit sie Lewiston meinte, um die Musikschuppen hinten in der Lisbon Street aufzusuchen. Party in der Holly machen, sagte sie und meinte damit die alte Holiday Lounge, inzwischen längst dicht. Am liebsten ist er hingefahren, wenn Little Jonah Jay dort aufgetreten ist. Gott, war der in die verknallt. Er hat sie, ein Pech aber auch, nie abschleppen können, was allerdings nicht heißt, dass er immer unbegleitet heimgekommen ist. Wie Ruth mir später erzählte, machte Vicky an dieser Stelle eine Pause und fügte dann hinzu, »Ich weiß, was Sie vermutlich denken, Miss Crawford. Das tun heutzutage fast alle, wenn ein Mann sein Leben ohne eine langjährige Beziehung zu einer Frau verbringt. Aber das trifft nicht zu. Mein Bruder mag ein berühmter Künstler geworden sein, aber schwul war er todsicher nicht.« Die beiden Männer waren beliebt, das sagten alle, und sie waren nachbarschaftlich hilfsbereit. Als Philly Lubert zur Halbzeit der Heuernte bei heraufziehendem Gewitter einen Herzanfall hatte, fuhr Papa ihn nach Castle Rock ins Krankenhaus, während Onkel Butch ein paar seiner Schrottsammler zusammentrommelte und mit ihnen das Heu einfuhr, bevor die ersten Tropfen fielen. Als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften sie Grasbrände und löschten manchmal auch brennende Häuser. Musste Papa nicht zu viele Autos reparieren oder auf der Deponie arbeiten, begleitete er meine Mutter, wenn sie für den damals so bezeichneten Armenfonds sammelte. Sie trainierten Jugendmannschaften. Beim Frühlingsfest der Freiwilligen Feuerwehr im Frühjahr kümmerten sie sich Seite an Seite um den Schweinebraten und so beteiligten sie sich auch an dem Hähnchengrillen, mit dem der Sommer zu Ende ging. Landbewohner, die ein Landleben führten, ohne Geigenklänge, bis ein ganzes Orchester erklang.